was ist das? Ja, ja, ja, was ist los? Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das? 1, 2, 3, 0.